7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Hier ist MMA Radio, mein Name ist Ricky. Ich bin gespannt, ob es heute die Ausgabe gibt ohne Telefonklingeln, ohne Familie, die plötzlich hier in meinen Podcast-Raum platzt und für Aufruhr sorgt. Es wäre mal wieder Zeit, dass wir so eine Rundum-Glücklich-Folge produzieren. Ich tue mein Bestes und die nächsten 30 Minuten werden dann also ganz spannend auch für euch, ob es wieder ein Telefonklingeln gibt oder ein Haustürklingeln oder einfach nur ein Kind, das ich immer in den Mittelpunkt bringen will. So ist das hier bei uns zu Hause. Solltet ihr Twitter nutzen, dann lege ich euch ans Herz, folgt @mmaradio.de. Seit dieser Woche poste ich auch wieder News, keine eigenen News, also ich verfasse das Ganze nicht auf Deutsch, sondern ich retweete einfach interessante Artikel, also Artikel, die ich interessant finde, logischerweise. Und solltet ihr Interesse haben, dann, wie gesagt, geht auf Twitter, folgt @mmaradio.de. Auf Facebook biete ich das jetzt nicht an. Das wäre auch ein bisschen umständlich, weil man kann ja nicht retweeten auf Facebook. Man kann zwar teilen, aber das ist mir alles viel zu umständlich. Ich bin eh nicht der größte Facebook-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich spiele auch immer wieder mit dem Gedanken, Facebook komplett zu vernachlässigen, traue es mir aber dann doch nicht. Die 40 Leute, die Non-PG da geliked haben, denen möchte ich auch denselben Dienst zukommen lassen wie den anderen, weiß ich nicht, 60 oder 70, die Non-PG auf Twitter folgen. Also wir sind ja keine Medienmacht, also das kann man nun wirklich nicht sagen. Aber jeder einzelne Like, jeder einzelne Follower liegt mir wirklich am Herzen. Das muss ich ganz einfach mal so sagen. Facebook. Da findet ihr MMA Radio einfach, indem ihr nach MMA Radio sucht, klickt auf Gefällt mir. Solltet ihr iTunes nutzen oder die Podcast-App von Apple, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung für diesen kleinen, aber feinen Podcast freuen. MMA Radio, einfach danach suchen, kurz ein kleines Statement abgeben, wenn ihr Lust habt, wenn nicht, vergebt dann nur Sterne. Und dann könnt ihr eigentlich auch schon wieder einen richtigen Podcast-Catcher nutzen. Solltet ihr Fragen und Themenvorschläge haben, schickt die an mmaradio@nonpg.de. Darüber freue ich mich wirklich mit am meisten. Auch wenn sich's nicht so richtig durchgesetzt hat bislang, werde ich dabei bleiben und immer wieder dazu aufrufen, dass ihr mir Fragen und Themenvorschläge schickt. So, jetzt geht's los. Es ist natürlich wieder ein bisschen eine ruhigere Zeit, denn es stehen aktuell keine Veranstaltungen im UFC-Kalender. Letztes Wochenende hatten wir frei, sage ich jetzt mal, dieses Wochenende auch wieder. Nächste Woche geht's dann endlich wieder los, muss man sagen, und zwar in Dublin. Dazu kommen wir natürlich auch dann erst nächste Woche. Aber auf was ich hinaus wollte, ich dachte eigentlich, ja, das wird wahrscheinlich ein ganz, ganz ruhiger Freitag, so wie ich mir das vor jeder Ausgabe denke, die in einer Woche stattfindet, wo eigentlich keine UFC-Events anstehen. Aber es ist wirklich verblüffend, es passiert immer irgendwas. Immer passiert irgendwas. Und diesmal ist für mich die interessanteste Nachricht, dass Ronda Rouseys Mutter sich, ich würde mal sagen, despektierlich über Edmund Tavarian geäußert hat. Das ist der Coach von Ronda Rousey. Damit ich jetzt hier nicht immer nur sagen muss, Ronda Rouseys Mutter, verrate ich euch mal den richtigen Namen von Rondas Mutter. Der heißt nämlich Anne Maria DeMars. Das ist der Name von Ronda Rouseys Mutter. Große Judo-Kämpferin. Sollte irgendeiner von euch aus dem Judo-Bereich kommen, wird er das mit Sicherheit wissen. Und ich denke mal, die ein oder andere Countdown-Show wird euch das auch schon nahegebracht haben, dass Ronda Rouseys Mutter also für die USA in Sachen Judo absolut eine Pionierin war. So, was hat sie getan? Sie hat ein Interview gegeben, das wurde auf YouTube veröffentlicht und die Kernaussage ist im Endeffekt, dass Edmund Tavarian ein schrecklicher Coach ist und Anna Maria sagt, Ronda war für Edmund wie ein Lottogewinn. Sie hat schon gewonnen, bevor er sie überhaupt getroffen hat, also sie war einfach schon eine perfekte Judo-Kämpferin, sagt Mr. Mars. Sie hat 99% ihrer Judo-Kämpfe gewonnen. Dann latscht sie da in Edmund Tavarians Gym. Und zunächst einmal beachtet Edmund sie überhaupt nicht. Das hat Ronda ja auch oft erzählt. Sie wollte immer von ihm trainiert werden. Aber er hat gesagt, nö, scheiß drauf, ich möchte die nicht trainieren. Und hat sie erstmal völlig ignoriert. Das findet Anna Maria auch irgendwie respektlos. Ja, dass praktisch eine absolute Top-Athletin in deinen Gym kommt und mit dir trainieren möchte. Und du ignorierst sie erstmal und behandelst sie eigentlich wie ein Stück Dreck. Und nur weil Ronda einfach so hartnäckig war, hat sich Edmund Tavarian irgendwann mal herabgelassen. Also so interpretiere ich jetzt die Aussage von Anna Maria de Mars. Und hat Ronda trainiert und das Ergebnis kennen wir ja alle. Aber wie gesagt, Mr. Mars ist der Meinung, dass Ronda wahrscheinlich auch mit mir zu so einem großen Kämpfer, zu so einer großen Kämpferin geworden wäre. Also sie spricht Edmund Tavarian also ein bisschen sein Talent als Coach ab. Muss man vielleicht ein bisschen hinterfragen. Ich habe jetzt Rondas Karriere seit ihrem Strikeforce-Debüt verfolgt. Und man erkennt definitiv Fortschritte, was das Striking angeht, was auch ihr Wrestling angeht. Überhaupt, wie sie sich im Oktagon verhält, da sieht man definitiv Fortschritte. Und das ist natürlich dann schwierig zu sagen, gut, die war vorher schon so gut und eigentlich liegt es nicht an Edmund Tavarian, sondern es liegt daran, dass Ronda so eine Ausnahmeathletin ist. Ich denke, dass auch so eine Ausnahmeathletin den richtigen Coach braucht, um gewisse Höhen zu erreichen. Es ist für mich als Außenstehender natürlich extrem schwierig einzuschätzen, wie groß der Anteil von Edmund Tavarian ist. Aber wenn wir die Fakten heranziehen, kann man diesem Mann definitiv irgendwie nichts vorwerfen. Alles, was in Rondas Karriere passiert ist, seitdem sie in dieses Gym gegangen ist, ist phänomenal und ist einmalig, muss man ehrlicherweise sagen. Also von daher ist es relativ schwierig, jetzt hier auf dem Coach rumzuhacken. Es geht aber Anna Maria de Mars, glaube ich, mehr darum, was Edmund Tavarian für ein Typ ist. Es geht ihr, glaube ich, weniger darum, dass das kein... Obwohl, sie sagt, glaube ich, auch später, dass er kein guter Coach sei. Aber dazu komme ich jetzt gleich noch. Außerdem meinte Anna Maria halt noch, sie hat mit Ronda diese Diskussion über Edmund Tavarian schon häufiger geführt. Und hat auch gesagt, ja, ich halte mich jetzt nicht mehr lange zurück. Ich werde jetzt demnächst auch bei Interviews genau meine Meinung kundtun und werde den Leuten sagen, was ich von deinem Coach halte. Ich finde nämlich, das ist ein schrecklicher Mensch. Und, das sagt Anna Maria de Mars auch noch, Leute sollen auf keinen Fall zu ihm gehen und da trainieren, weil er eben so ein schrecklicher Mensch ist. Und dann sagt sie schon vorbeugend, wenn er mich jetzt verklagen will, kann er gerne machen, aber das ist meine ehrliche Meinung und zu der stehe ich. Einen Tag später erschien ein zweites Video auf YouTube, das ist mittlerweile gelöscht, aber ich glaube die ganze Variante des Videos, also beide Teile zusammengefügt, gibt es mittlerweile auch wieder auf YouTube, müsste man danach suchen. Auf jeden Fall erschien zunächst einen Tag später ein weiteres Video, wo sie im Endeffekt das Gleiche sagt, was sie im ersten Video gesagt hat, nur das Ganze noch ein bisschen drastischer ausdrückt, sage ich jetzt mal. Unter anderem sagt sie, wenn es kein Gesetz dagegen geben würde, würde ich Edmund Tavarian mit einem Auto überfahren. Also das ist natürlich schon eine Aussage, die ist mit Vorsicht zu genießen, glaube ich. Ich weiß, man kennt ja Anna Maria de Mars von diversen, ich habe es vorhin schon gesagt, Countdown-Shows und so. Und ich glaube, mit der ist auch wirklich nicht gut Kirschen essen. Also wenn die einen Hals auf dich hat, knallt's im Gebälk. Also ich würde mich mit der nicht gerne anlegen. Und wenn sie über mich sagen würde, dass sie mich gerne mit einem Auto überfahren würde, wenn es dagegen kein Gesetz gäbe, dann würde ich mir so ein bisschen schon in die Hosen scheißen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist jetzt die Frage, wie oder was sagt das eigentlich über die Beziehung zwischen Ronda und ihrer Mutter aus? Weil wenn man so einen Weg wählt als Mutter, dass man in die Öffentlichkeit geht und den Coach der eigenen Tochter so runtermacht, muss man wahrscheinlich damit rechnen, dass das auch später, weiß ich nicht, bei Weihnachten mal zu einer Art Diskussion führen könnte. Ist das jetzt sozusagen der Versuch von Anna Maria de Mars, ihre Tochter irgendwie aus diesem Gym rauszuholen? Weil es ist für mich wirklich überhaupt nicht nachvollziehbar, wie sowas passieren kann zwischen Mutter und Tochter, dass das so an die Öffentlichkeit kommt. Es gab noch einen weiteren Vorfall dieser Woche. Ihr werdet euch mit Sicherheit dran erinnern. Ich habe, glaube am Dienstag erzählt, dass Travis Brown bestätigt hat, dass er mit Ronda Rousey zusammen ist. Und dann gab es natürlich die Diskussion, ja, Mensch, der hat ja ein bisschen Dreck am Stecken. Es gab ja mal die, in Anführungsstrichen, Gerüchte, dass er seine Ex-Frau geschlagen habe. Ihr kennt die ganzen Geschichten. Und Ronda ist ja definitiv eine Frau, die sich mehr als deutlich gegen Gewalt gegen Frauen ausspricht. Deswegen haben das viele alle, oder haben das viele ein bisschen merkwürdig gefunden, dass sie dann mit so einem Typen zusammen ist, auch wenn man hier nochmal dazu sagen muss, es konnte Travis Brown nichts nachgewiesen werden und dementsprechend gilt er eben als unschuldig, muss man definitiv so sagen. Was es da für Gerüchte gibt, muss man an der Stelle vielleicht ein bisschen zurückstellen, sondern mit dem arbeiten, was wir wissen, und da ist es halt so, dass Travis Brown unschuldig ist, laut Untersuchungen, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall, auf was ich hinaus wollte, ist, dass Anna Maria de Mars sich auf Twitter zu diesem Thema geäußert hat. Ja, ihr hört richtig, auf Twitter. Denn Rondas Mutter schrieb dazu, wenn alle deine Freunde und deine Familie glauben, dass dein Freund ein Idiot ist, dann ist da vielleicht was dran. Hashtag Mom's Advice. Auch das, ich meine, wenn meine Mutter ja ein Problem mit meiner Frau hätte und sie würde da auf Twitter einen Tweet verfassen, ich glaube, ich würde aus allen Wolken fallen. Und gleiches gilt natürlich da mit der Edmund Tverdian-Sache. Also wenn sie wirklich ein Problem hat mit dem Coach von Ronda, frage ich mich, wieso klären die das nicht intern? Also innerhalb der Familie, wieso trägt Anna Maria de Mars das Ganze so nach außen? Das finde ich, das ist mir ein völliges Rätsel. Also entweder ist die Mutter von Ronda Rousey völlig kaputt im Hirn und hat irgendwie ein Geltungsbedürfnis, ich weiß es nicht, oder es muss so schlimm für Ronda sein, dass sie, weiß ich nicht, das selber vielleicht auch gar nicht bemerkt und die Mutter jetzt hier die Öffentlichkeit mit einbeziehen will, damit Ronda mehr über ihre nächsten Schritte nachdenkt oder so. Es ist ganz schwierig einzuschätzen, weil zum Thema Edmund Tverdian, ja, sie sagt, der gute Edmund hätte Ronda nicht mit dem Arsch angeguckt, als sie zum ersten Mal in den Gym reingekommen ist. Aber sie sagt ja zum Beispiel nichts über die aktuelle Situation. Sie sagt halt nur, ja, Ronda ist so eine Top-Athletin, die braucht den Trainer überhaupt nicht, die könnte sich selber trainieren und wäre eine großartige Kämpferin. Und das ist mir halt dann zu dünne, um so einen Schritt zu tätigen und sich auf YouTube zu präsentieren und zu sagen, meine Tochter trainiert mit dem größten Arschloch der Welt zusammen. Also das ist für mich ein absolutes Rätsel und ich muss ganz ehrlich sein, ich würde, glaube ich, beim nächsten Treffen der beiden, Ronda Rousey und Anna Marie de Mars, mit dabei sein. Das würde mich, glaube ich, sehr interessieren, was da passiert. Sie wurde natürlich auch gefragt, wie ist das eigentlich, wenn du in den Gym gehst und triffst ihn da? Und da sagte sie so, ja, sie kommt halt dann rein und dann fragt Edmund, ja, Mensch, wie geht's denn, wie war denn dein Tag? Und dann flippt sie wo völlig aus und schreit ihn an, ja, was glaubst denn du, wie mein Tag ist, wenn ich hier bei dir, Arschloch, im Gym bin? Also, das klingt fast so für mich, als ob die Alte wirklich nicht mehr alle Latten am Zaun hat. Also, ich meine, dann geh halt da nicht hin. Also, das ist ein absolutes Rätsel, eine Geschichte, die mich aber dennoch sehr interessiert und ich werde die versuchen weiter zu verfolgen. Wir sind natürlich da ein bisschen abhängig davon, was in den nächsten Wochen aus Richtung ja, Ronda Rousey und Edmund Tverdian kommt, ob sie sich dazu äußern werden. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass einer der beiden sich detailliert dazu äußern wird. So doof können sie fast nicht sein. Das Beste ist jetzt wirklich gar nichts dazu zu sagen. Aber bei Uriah Faber und TJ Dillashaw lag ich ja mit dieser Einschätzung auch falsch. Deswegen, ja, ich bin mal gespannt. Übrigens, wer da hinten noch so aus dem Dickicht kurz rausgeguckt hat, war dann Misha Tate. Sie hat das natürlich gleich ausgenutzt, um gegen ihre Erzrivalen zu schießen und sagte, sie respektiert die Ehrlichkeit von Rondas Mutter und meint, dass sie dasselbe auch schon immer gesagt hat. Also Misha sagt, ja Mensch, ich habe auch immer gesagt, Edmund, das ist ein schlimmer Finger. Und Ronda, hättest du mal nur auf mich gehört, aber schön, dass die Mutter jetzt mir zur Seite steht. Und das ist natürlich auch nochmal so richtig den Finger in die Wunde gelegt von Misha Tate. Man muss sich vorstellen, ich denke mir, Ronda wird zu Hause sitzen und kochen, dass ihre Mutter sowas gesagt hat. Das ist ja meine Vermutung. Und jetzt kommt dann auch noch Misha Tate, die Person, die sie wirklich, ich glaube, wir können es so sagen, wie es ist, hasst. Und sagt dann, ja, ich finde es super, was Rondas Mutter da sagt. Und ich sag das Gleiche. Das ist ja, also Ronda Rousey, ich glaube, die hat einen derben Hals gerade auf ihre Mutter. Und ich hoffe irgendwie, dass sie sich dazu äußern wird, aber ich glaube es nicht. Sollte sie es tun, werde ich es euch natürlich sagen. Dann, ich habe es ja gerade angesprochen, nächste Woche gastiert die UFC wieder in Dublin. Und die Card ist insgesamt, ja, mittelmäßig, sage ich mal. Es fehlt natürlich der große, große Main-Event, wie wir den letztes Jahr hatten mit Conor McGregor gegen Diego Brandão. Conor McGregor ist einfach der größte Draw für die UFC in Irland, gar keine Frage, vor allem in Dublin. Und es schlägt sich auch so ein bisschen nieder auf die Vorverkaufszahlen, denn es gibt immer noch Tickets für UFC Dublin und es ist sogar mittlerweile so weit, dass die UFC Tickets verlost und verschenkt, denn sie kriegen einfach die Bude nicht voll, wenn Conor McGregor nicht kämpft. Das muss man hier mal festhalten. Ich meine, es ist normal, wenn die UFC nach langer Zeit oder zum ersten Mal irgendwo hinkommt, dass die Karten sich besser verkaufen als beim zweiten Mal. Aber ich erinnere mich, dass beim ersten Mal innerhalb weniger Stunden oder Minuten die Halle komplett restlos ausverkauft war. Und jetzt sind wir eine Woche vor dem Event und es gibt immer noch Tickets. Das ist natürlich nicht unbedingt gerade ein gutes Zeichen, möchte ich mal sagen. Die Lage wurde sogar noch ein bisschen schlimmer, denn Mitte der Woche hat sich Stipe Miocic verletzt. Was er sich genau getan hat, ist unklar. Fakt ist nur eins, er kann nicht gegen Ben Rothwell kämpfen. Und dann haben natürlich Matt Mitrione und Tyron Spong die Gunst der Stunde ausgenutzt und sich gleich ins Gerede gebracht und gesagt, wir würden gerne Miocic ersetzen. Die UFC hat aber entschieden, dass weder Matt Mitrione noch Tyron Spong den guten Stipe Miocic ersetzt. Man streicht den Kampf komplett von der Card. Also Ben Rothwell wird keinen Kampf in Dublin haben. Und neuer Co-Main-Event ist jetzt Paddy Houlihan gegen Louis Smolka. Es hieß am Donnerstag mal ganz kurz Norman Park gegen Reza Madadi. Da habe ich schon gedacht, was, das gibt's ja gar nicht, dass ihr das als Co-Main-Event jetzt platzieren wollt. Aber man hat sich da, glaube ich, dann eines Besseren belehrt und hat Paddy Houlihan gegen Louis Smolka jetzt als Co-Main-Event angesetzt. Aus meiner Sicht wird Paddy Houlihan auch mehr durch die Decke gehen als Joe Duffy, weil ich glaube wirklich, dass Joe Duffy für die Iren, okay, die werden ihn schon anfeuern, das ist auch einer von Iren, aber ich glaube nicht, dass das, es ist, er trainiert halt auch überhaupt nicht in Irland, er ist die ganze Zeit nur in Kanada bei Drystar, er ist halt so weit weg von diesem Image, das zum Beispiel so ein Conor McGregor hat und auch so ein Paddy Houlihan, also das ist, ja, es ist nicht einer von ihnen und ich glaube, das könnte dazu führen, dass es im Co-Main-Event lauter wird als dann im Main-Event, aber ich werde detailliert nächste Woche natürlich über UFC Dublin reden. Ben Rothwell hat sich auch noch zu Wort gemeldet und hat gesagt, ich halte mich jetzt einfach mal weiterhin fit. Ich würde nämlich sehr, sehr gerne gegen Julian Dos Santos kämpfen und vielleicht verletzt sich der gute Alistair Overeem, ja, und dann, wenn ich mich fit halte, bin ich einsatzbereit und könnte sofort Overeem ersetzen, sollte der sich verletzen. Dann noch, vielleicht sollte ich noch was dazu sagen, dass ich Tyron Spong ins Gerede gebracht hat, um in Dublin zu kämpfen. Da werdet ihr jetzt sagen, Mensch, das ist doch gar kein UFC-Kämpfer, das ist richtig, aber Tyron Spong will unbedingt in der UFC kämpfen, macht Dana White da auch immer schon so ein bisschen Dampf. Tyron Spong, absoluter Kickbox-Gott, sage ich jetzt mal. Großartiger Kämpfer. Ich glaube auch, dass er im Taekwondo irgendwas mal gemacht hat. Ich weiß nicht, er ist auf jeden Fall bei den Black Zillions für Striking oder mit für Striking zuständig, zusammen mit Henry Hooft und kämpft aktuell bei WSOF und wie gesagt, er möchte unbedingt in der UFC kämpfen. Es liegt wohl so ein bisschen am Geld. Die UFC ist auch nicht ganz abgeneigt, aber er möchte einfach mehr Geld verdienen und ich weiß nicht, ob er jetzt mehr Geld bei WSOF verdient oder ob er einfach nur im Verhältnis zu anderen Kämpfern in der UFC mehr Geld verdienen will. Das ist sein Geheimnis. Fakt ist eins, Tyron Spong müssen wir weiter auf dem Zettel haben. Er hat jetzt bald einen Kampf wieder bei WSOF. Sollte er den gewinnen, rückt sein UFC-Debüt natürlich immer näher. Und ich würde es mir wünschen, ich finde den Typen super. Das war einer der Gründe, warum ich diese Black Zillions gegen American Top Team Ultimate Fighter Staffel gern gesehen habe. Weil, ja, Tyron Spong ist einfach, und hier hole ich den Joe Rogan wieder raus, ein bad motherfucker. Definitiv jemand, der der UFC, glaube ich, gut tun würde und vor allem auch der Heavyweight Division. George St. Pierre, das ist die nächste Nachricht, denkt wieder über ein Comeback nach. Jetzt haben wir ja Ewigkeiten gerätselt, was ist los, kommt GSP nochmal zurück, kommt er nicht mehr zurück, er hat ja immer ein Hintertürchen offen gelassen und er meinte jetzt, ich verspüre wieder so ein bisschen Lust zurückzukommen, er schaut alle Kämpfe in seiner Gewichtsklasse und hält sich natürlich auch fit und er sagt, ich bin wie so ein Messer, dass man immer wieder schleifen muss, damit es scharf bleibt. Und er ist sich noch nicht ganz sicher, ob er 2015 wieder kämpfen wird oder vielleicht erst 2016 oder vielleicht auch gar nicht mehr. Für ihn war es natürlich ganz wichtig, dass die UFC was in Sachen Drug Policy so ein bisschen geändert hat. Er hat ja damals angedeutet, dass einer der Gründe, warum er aufhört, wirklich die, ja, also so Sachen wie Testosteronmissbrauch sind und überhaupt, wie die UFC mit Doping umgeht, das sei für ihn ein großes Problem und deswegen hätte er damals aufgehört. Und dass die UFC jetzt mit der USADA zusammenarbeitet, trägt auf jeden Fall dazu bei, dass GSP sich ein Comeback wieder vorstellen könnte. Ihm ist übrigens auch aufgefallen, seitdem diese USADA Drug Policy greift, dass einige Kämpfer sich körperlich und in ihrer Art zu kämpfen doch schon verändert haben. Das ist ja auch mir und euch wahrscheinlich auch aufgefallen, dass es da schon so ein paar Änderungen gibt, sage ich jetzt mal. Ich wollte jetzt aber noch was zu GSPs Gedanken sagen, dass er wieder zurückkommen will. Ich glaube, es wäre ein Fehler, muss ich ganz ehrlich sagen. Als er damals aufgehört hat, habe ich natürlich auch so gedacht, oh, da geht einer der ganz Großen, warum macht er denn das? Ich hätte so Lust, den jetzt noch weiterkämpfen zu sehen. Nach diesem umstrittenen Sieg gegen Johnny Hendricks hätte ich echt Bock gehabt auf einen zweiten Kampf zwischen den beiden. Aber ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, wir reden hier von der Welterweight Division. Es ist nicht die Heavyweight Division, wo du mit 36, 37 immer noch zuschlagen kannst wie ein Ochse. Hier kommt es auf Schnelligkeit an, hier kommt es auf Agilität an. Und natürlich hat GSP aus meiner Sicht einen großen Nachteil mit seinen zwei gerissenen Kreuzbändern. Da fehlt schon eine Menge Explosivität, glaube ich, in Zukunft. Das darf man echt nicht unterschätzen. Und er wird halt nicht jünger. Er ist jetzt aktuell, ich suche das hier gerade die ganze Zeit raus, 34 Jahre. Das ist natürlich jetzt nicht wahnsinnig alt, aber für die Welterweight Division ist das definitiv ein Faktor, den man berücksichtigen muss. Ich sag nur, jetzt komme ich nicht auf seinen Namen, der gegen Ryan Bader verloren hat. Ja, Himmel, Herrgott, wenn ich mir das mal vorher rausgesucht hätte. Alle sitzen da und schreien den Namen und ich komme nicht drauf. Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch Wahnsinn, was hier abgeht. Ryan Bader hat seinen letzten Kampf gewonnen gegen Rashad Evans. Da haben wir's. Also, ich sage nur Rashad Evans, der auch nach längerer Pause zurückkam und aussah wie ein anderer Kämpfer. Und ich glaube, dass GSP sich keinen Gefallen tun würde, jetzt zurückzukommen. Er hat alles erreicht, was man erreichen kann. Er gilt als einer der besten Kämpfer, die auch clean waren, muss man dazu sagen. Und warum sollte er das jetzt riskieren? Das macht für mich keinerlei Sinn. Ich glaube, dass George St. Pierre als Coach bei TriStar eine gute Karriere machen könnte. Vielleicht auch noch als Schauspieler. Er hat ja da jetzt so ein paar Versuche unternommen. Ich finde, der sieht gut aus, der Typ. Der hat einen guten Körper. Und warum soll er nicht versuchen, da noch irgendwie ein bisschen Fuß zu fassen in Sachen Hollywood? Aber jetzt nochmal in den Octagon zurückzukehren und unter Umständen als, dass dein Comeback halt nicht ins Ziel bringt, sozusagen, dass er nachher dasteht als derjenige, der es nochmal versucht hat, aber einfach nicht mehr gut genug ist. Warum soll er das riskieren? Ich würde ihm raten, wenn ich ihm was raten dürfte, lass es doch. Ich weiß, dir kribbelt's, aber lass es einfach. Du bist einer der größten, wenn nicht der größte cleane Kämpfer, wenn man davon ausgeht, dass Anderson Silva ja auch jetzt zuletzt erwischt wurde, dass er gedopt hat, dann kann man definitiv darüber nachdenken, zu sagen, dass GSP in der Neuzeit einer der besten, wenn nicht sogar der beste ist. Wenn ich so darüber nachdenke, John Jones, GSP, das sind so die zwei, die bislang nicht des Dopings überführt wurden und für mich da in der Hinsicht die zwei Besten, glaube ich, sind in der UFC. Also müssen wir mal abwarten, wird GSP zurückkehren oder nicht? Gegen wen würde er dann kämpfen? Das macht natürlich auch nochmal eine Menge aus. Ich glaube, dass GSP große Probleme gegen so Leute hätte wie gegen Tyron Woodley oder selbst gegen einen Johnny Hendricks, glaube ich, würde sich GSP jetzt nochmal schwer tun, weil ihm einfach diese Explosivität fehlt. Man darf das mit den Kreuzbändern echt nicht unterschätzen. Also, ja. Ich brauch's nicht, ganz ehrlich. Wenn wir schon bei TriStar sind, dann kann ich euch erzählen, dass Sage Northcutt, der Shootingstar der letzten Tage, sich aktuell das TriStar Gym in Montreal einfach mal anguckt und sich überlegt, in Zukunft da mitzutrainieren. Er testet jetzt 7 Tage und guckt sich da einfach mal alles an und wird sich dann später im Laufe dieses Jahres entscheiden, ob er vielleicht da mal ein Camp abhält oder nicht. Es wird jetzt schon mehrfach berichtet, dass Sage Northcutt bei TriStar trainieren würde. Das ist nur bedingt richtig. Er ist nur 7 Tage da, danach geht es wieder nach Hause und er wird dann irgendwann mal eine Entscheidung fällen. Also Sage Northcutt ist noch nicht fest zu TriStar gewechselt, aber ja, er checkt die Lage sozusagen. Über Jose Aldo habe ich auch noch was zu berichten, denn ich habe euch ja erzählt, sein Venom-Deal endet diesen Monat und Jose Aldo hat sich ja in den letzten Monaten immer wieder despektierlich gegenüber Reebok geäußert und hat den Mund aufgemacht und hat angemeldet, dass das eigentlich ein sehr, sehr schlechter Deal für die Kämpfer wäre. Jetzt wurde bekannt, dass er aktuell mit Reebok spricht. Außerdem verhandelt er immer auch noch mit Venom, das darf man hier nicht vergessen, also das Ding ist noch nicht ganz durch mit Venom, aber ich habe euch ja damals erzählt, dass der Boss von Venom der Meinung ist, ja gut, wenn er halt unsere Sachen nicht im Octagon tragen kann, dann macht's halt wenig Sinn, viel Geld für ihn zu bezahlen. Das heißt, wir würden ihn gerne als Aushängeschild behalten, aber halt nicht zu denselben Konditionen. Und es gibt wohl auch noch eine weitere Company, mit der Jose Aldo aktuell verhandelt, also Reebok, Venom und dann noch irgendeine Unbekannte, vielleicht Adidas, die ja auch versuchen, Fuß zu fassen in Sachen MMA und zuletzt eine Veranstaltung mit Luca Roccoholde in Paris abgehalten haben. Ich bin mal gespannt, was dann Ende diesen Monats bekannt gegeben wird, denn wie gesagt, da endet der Deal zwischen Jose Aldo und Venom. Was man vielleicht auch noch sagen kann, Jose Aldo bereitet sich natürlich mittlerweile schon intensiv auf den Conor McGregor-Kampf vor. Er ist fit, ihm fehlt nichts und er geht davon aus, dass er bei UFC 194 antreten kann. Also sieht alles ganz gut aus. Dann noch eine kleine Uriah Faber-News. Der war ja zuletzt in den Gazetten sozusagen immer wieder zu finden, wenn es um das Thema TJ Dillashaw und den Abgang von Team Alpha Male geht. Und ja, es gibt jetzt aber wieder eine neue Nachricht in Sachen Uriah Faber, denn letztes Wochenende hat Uriah Faber ganz unerwartet Besuch bekommen von einer Frau, die hat dann geklopft an seiner Tür. Er hat aufgemacht, sie sah dann so ein bisschen dizzy aus, sage ich jetzt mal, und Faber wollte erstmal wissen, was ist denn los. Die Frau ist direkt in die Bude reingerast von Uriah Faber und dann aufs Klo und hat sich da ausgezogen, alles vollgekotzt und vollgeschissen. So Sachen gibt's. Faber hat dann natürlich die Polizei und Feuerwehr gerufen, die Frau dann da rausgeholt haben. Und es gibt auch ein Snapchat-Video auf YouTube, müsst ihr mal suchen. Ich sage jetzt nicht, dass es besonders lustig ist oder so, aber interessant, so kann man es sagen. Aber Uriah Faber bleibt aktuell wirklich nichts erspart. Zuerst verlässt ihn sein Ziehsohn und jetzt kotzt ihn noch eine wildfremde Frau die Toilette voll. Unfassbar. Francisco Trevino, das war der Gegner von Sage Northcutt bei UFC 192, wurde positiv auf Marihuana getestet. Also bei dem Typen lief wirklich alles schief. Zuerst erreicht er das Gewicht nicht, dann schubst er den Referee. Jetzt wird er auch noch positiv auf Marihuana getestet. Ich kann mir vorstellen, dass wir Francisco Trevino nicht mehr in der UFC sehen. Ich weiß nicht, was er noch veranstalten müsste. Vielleicht irgendwie nochmal über Reebok ranten oder so. Aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die UFC an Francisco Trevino festhält. Nicht, dass ich damit ein Problem hätte, dass der Marihuana geraucht hat. Das ist das alte Thema, habe ich auch schon 100 Mal erzählt bei Nick Diaz. Mir ist es scheißegal, was die Leute konsumieren, wenn es um Sachen Marihuana geht. Ich finde das völlig lächerlich, dass man es nicht rauchen darf. Aber ich meine, in diesem Zusammenhang, ja, dass es halt in den letzten Tagen sowieso immer wieder diese Nachricht gibt rund um Nick Diaz und sich dann da so in die Nesseln zu setzen und offensichtlich auch kurz vor seinem Kampf nochmal einen durchzuziehen. Also so blöde kann man wirklich nicht sein, aber anscheinend doch. Francisco Trevino schafft es, erstens mal den Weltcup zu vermasseln, dann noch auf Herb Dean loszugehen und das Ganze auch noch bekifft. Unfassbar, aber muss erwähnt werden, definitiv. Solltet ihr noch ein paar Euro in eurem Geldbeutel übrig haben, dann habe ich eine gute Nachricht für euch. Denn ihr könnt 5 Euro ab sofort ausgeben für runfighting.de. Das ist ein neuer Online-Sender, der am Samstag an den Start geht. Wird natürlich von Sat.1 präsentiert, sage ich jetzt mal. Run, also ihr kennt das noch, die Fußballshow aus den 90ern, hat sich jetzt ein eigenes Portal im Internet geschaffen. Wie gesagt, das Ganze heißt Run Fighting. Ihr könnt das ab Samstag ausprobieren für zunächst 2,99, ist aber ein bisschen weniger Content, als dann später zu finden sein wird, und wenn dann der Content aufgestockt wurde, dann kostet das 4,99 € im Monat. Man kann sich da hauptsächlich Boxkämpfer angucken, aber auch die UFC. Ich habe mir einen Trailer angeguckt, da sieht man dann auch noch Judo, Kickboxen, Taekwondo. Es werden so Anspielungen gemacht, dass man unter Umständen ein paar Dokus zeigt und vielleicht auch ein paar Klassiker, irgendwie, was weiß ich, Henry Maske gegen Graziano Rocchigiani, wenn ihr euch da die 12 Runden nochmal angucken wollt und dabei wegpennen wollt, könnt ihr das gerne tun. Sowas wird es dann da wahrscheinlich geben. Ihr könnt einfach mal auf runfighting.de gehen und euch angucken, was sich die Kollegen von Sat.1 da überlegt haben. Und dann bin ich eigentlich für heute auch schon durch. Nächste Woche Das kann ich an dieser Stelle schon verraten, habe ich mir was Neues überlegt. Ich bin mir aber noch nicht 100% sicher, dass das alles so klappt, wie ich mir gedacht habe. Aber ihr könnt euch schon mal freuen. Am Dienstag mit einer normalen Ausgabe, am Freitag mit einer normalen Ausgabe und dann vielleicht noch zwischendrin mit einer besonderen Ausgabe. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Bis dahin wünsche ich euch natürlich ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.